In der Dunkelheit seines abgelegenen Pfarrhauses, wo die Schatten der Sünde und der Sünde selbst umherstreiften, saß Pfarrer Heinrich, ein Mann, dessen Fleischeslust nur von seiner Gier nach Absolution übertroffen wurde. Die Nacht war hereingebrochen und mit ihr die Verlockungen, die er so verzweifelt zu ignorieren versuchte. Er begann den Abend mit einer Flasche Absinth, jenem grünen Elixier, das in ihm eine Mischung aus Mut und Verzweiflung erweckte. Während er das bittere Getränk in sich hineintrank, spürte er, wie seine Sinne sich vernebelten und seine Hemmungen schwanden. Die Flasche leerte sich zügig und mit jedem Schluck fühlte er sich freier, wilder. In der Stille seines Arbeitszimmers, umgeben von heiligen Büchern und Reliquien, ließ er seine Hand in seine Hose gleiten, er stöhnte und keuchte. Während er sich selbst berührte, seine Gedanken verloren in den Bildern eines schwulen Pornos, der auf seinem Laptop flimmerte, die Erregung überwältigte ihn und er konnte nicht anders als laut zu stöhnen, während er sich selbst befriedigte. Doch Pfarrer Heinrich war noch nicht fertig. In einer Ecke seines Zimmers lag ein Beutel mit Crack, ein weites Laster, das ihn in den Abgrund zog. Er zündete einen kleinen Klumpen an und inhalierte den Rauch tief in seine Lungen. Der Rausch war intensiv und er fühlte sich, als würde er fliegen, frei von allen Zwängen und Moralvorstellungen. In einem letzten verzweifelten Akt der Selbstzerstörung griff er nach der leeren Absinthflasche. Mit einem wilden, geisteskranken Lachen steckte er sich die Flasche in den Arsch, während er laut kreischte: Ah, Nigga, ist das geil! Der Schmerz und die Demütigung, die er sich selbst zufügte, waren wie ein perverses Sakrament, das ihn in eine Welt der absoluten Sünde und Ekstase katapultierte. So endet der die Nacht für Pfarrer Heinrich, ein Mann, der in den Tiefen seiner eigenen perversen Begierden versank, weit entfernt von den heiligen Gelüben, die er einst geleistet hatte.